Patrick, hallo. Hallo. Mir ist letztens was aufgefallen, wo ich Podcast gehört habe. Willst du das wissen, was mir aufgefallen ist? Unbedingt. Was mich selber an mir persönlich stört. Oh, jetzt kommt's. Habe ich ein Problem. Und zwar sage ich ganz oft in letzter Zeit quasi oder sowas. Aha. Ist mir auch schon aufgefallen, dass ich das zumindest im Podcast sehr häufig sage. Ja, ich sage ganz oft quasi oder Synonyme für quasi. Was sind Synonyme für quasi? Prinzipiell oder sowas. Okay, also im Endeffekt. Im Prinzip sage ich auch ganz viel. Du sagst mein Konstrukteur ganz häufig. Richtig, richtig häufig. Ja. Ich saß einmal bei so einer Projektübergabe und hatte das bei jedem Satz gesagt. Das war schon ein bisschen nervig, wenn das einem auffällt und man dann so im Kopf mitzählt, ob er es jetzt wieder sagt und jetzt wieder sagt. Aber ist dir an dir selber aufgefallen oder hat es jemand gesagt? Nee, mir ist selber aufgefallen, wo ich den Podcast gehört habe. Ich habe mich quasi selber gehört und dann habe ich es gemerkt, so, boah, ja, das stimmt, ich sage das ganz oft. Und dann habe ich einem Azubi was erklärt, wie er was machen soll und habe ich das auch ganz oft benutzt. Und dann hat es mich gestört. Seitdem probiere ich das ein bisschen abzuschalten. Okay, ja, vielleicht hast du es von mir ein bisschen übernommen. Kann sein, nee, was ich von dir quasi übernommen habe. Klappt ja schon richtig gut. Ist Quatsch. Quatsch? Ja, Quatsch ist auch ein gutes Wort. Quatsch ist so geil. Ich glaube, das habe ich auch von irgendjemandem übernommen. Du sagst schon ganz oft, das ist quatschig oder so. Quatschig ist auch noch besser wie Quatsch. Das ist richtig Quatsch. Weil das ist auch so, wenn zum Beispiel jemand was falsch gemacht hat, und dann hörst du das an und dann erklärt es so und sagst, ja, aber das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Dann sagst du ihm eigentlich direkt, ja, das ist komplett falsch, was du dir da ausgedacht hast oder was du überlegt hast. Aber du sagst es auf eine ganz liebe und charmante Art und Weise und dann kann der dir gar nicht böse sein. Ich hatte auch mal so eine Schulung, gerade für ein neues System im Geschäft. Und da hatte der Typ, der die Schulung gemacht hat, war von extern, von so einer IT-Firma. Und der hat auch so einen Satz oder einen... So eine Phrase, wirklich eins zu eins in jedem Satz, wirklich in jedem, also das ist keine Übertreibung und es kommt jetzt so rüber, als ob es übertrieben wäre, aber es war in jedem Satz und mir fällt es gerade einfach nicht mehr ein, was er immer gesagt hat. Es war so brutal nervig, dass ich mich gar nicht mehr auf die Schulung konzentrieren konnte, sondern nur noch, wann haut er wieder die Phrase los. Das ist nämlich das Schlimme dran, weil dann bringt auch die ganze Konversation nichts mehr. Du sitzt da zwar drin, aber du bist alles andere als anwesend und dann könntest du eigentlich gleich gehen, weil dich regt es eh nur auf, weil du immer wieder das eine Wort oder die eine Phrase raushörst. Ja, ich war kurz davor, was zu sagen, ihn so ironisch auch damit aufzuziehen, wenn ich irgendwelche Fragen gestellt habe, dass ich das aussage, dass es vielleicht merkt. Er war auch nicht arg viel älter als ich, aber naja. Nee, das Beste ist eigentlich immer, der andere in der Situation reinzuziehen. Einfach dem zu sagen, sag mal, fällt dir auf, dass der mega oft quasi sagt? Und dann ist für den quasi auch vorbei. Quasi vorbei, quasi, ja. Quasi auch vorbei. Okay, dann starten wir quasi mal in die Folge. Ne? Ja, so machen wir es. Damit herzlich willkommen zu Folge 97 Cast in San Cruso, der Podcast für alle Gestrandeten. Hallo Bubi. Hallo Patrick. Hast du die Woche gut rumgebracht? Ja. Wie läuft eigentlich das Instagram-Business von den Bildern von deiner Oma? Geht's da voran oder eher schleppend? Nee, meine Oma war jetzt krank. Oh. Und ja, sie ist wieder auf dem Weg der Besserung. Also war nichts Schlimmes, war nur eine Erkältung, aber... Vielleicht geht es ja dann mal aufwärts und dann kannst du uns davon berichten, wie es läuft. Auf jeden Fall. Ich muss erst mal ein paar Schnappschüsse machen von ihr dann, wenn ich mal wieder bei ihr gehe. So, und dann schaue ich mal, wie es bei ihr so im Instagram-Business läuft, ob sie da ab und zu mal drin ist in ihrem Instagram. Ob sie das versteht, weil sie hat ganz oft Probleme, das, was wir gemeinsam am Handy oder am Tablet machen, das alleine zu wiederholen. Ja, zum Beispiel. Zeigst du es ihr, während du es erklärst, so, dass sie es auch selber machen muss? Ich zeige sie einmal, wie ich das mache, ganz langsam. Dann lasse ich sie selber machen und zeige ihr, wo sie hintippen muss. Okay, aber sie macht alles selber, du tippst nicht für sie. Nee, ich zeige ihr das einmal, wie ich das mache und dann lasse ich sie selber das Gleiche machen. Okay. Und dann soll sie es mal alleine machen und dann ist das einfach schon vorbei. Ja, weil ich glaube, das Wichtigste bei sowas ist, ich bin dann manchmal ein bisschen ungeduldig. Und denkt dann, ja, jetzt muss ich auf zurückklicken und dann wissen die Personen, ja, das ist der Pfeil links oben beim iPhone oder wie auch immer. Und dann bin ich immer so kurz davor, sie selber zu drücken. Und das musste ich mir echt so ein bisschen angewöhnen, ja. dass ich, weil ich weiß, wenn ich es jetzt mache, dann bringt es der Person nicht so viel. Wir sind nur schneller in dem Moment durch, aber dann muss ich es halt dafür noch 3-4 Mal erklären, bis es dann klappt, anstatt dass man es wirklich selber macht. Weil ich glaube, das ist der große Knackpunkt, dass man was jemandem beibringen kann, also gerade in so einer Situation. Ja, Muscle Memory ist das Stichwort. Ja, deswegen mache ich das ganz oft. Ich tue meine Apps umstrukturieren. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Hast du schon mal gesagt? Ja. Du hast gesagt, du sortierst immer nach Farbe. Nee. Dann war das wohl jemand anderes. Ja, nee. Aber ansonsten habe ich das, glaube ich, ganz gut hingebracht. Ich hatte nur ein hartes Wochenende. Wieso warst du saufen? Ich war nicht nur einmal saufen. So, ich war diverse Male saufen. Ich war am Freitag war ich bei meinem besten Kumpel oder bei einem meiner besten Kumpels, dem Kevin. Der hat so einen kleinen Geburtstag gefeiert. Da haben wir ein bisschen was gedudelt. Ja. Da habe ich eigentlich eine kleine Empfehlung. Okay. Ich glaube, da müssen wir schon reinstarten. Machen wir das. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. So, ich kläre dich geschwind über die Szenerie auf. So, okay. Der Kevin hat vor 2-3 Jahren aufgrund deswegen, dass sein Bruder ausgezogen ist, unten ein Zimmer bekommen bei denen im Haus. Das ist ziemlich groß. Da hat er jetzt ein Bett drin stehen und ein Sofa und da ist trotzdem noch genügend Platz. Mhm. Und da hat er halt drin gefeiert und wir waren, glaube ich, 15, 16 Leute, was schon relativ viel ist für den Raum. Aber es geht gerade noch so. Also du kannst auch noch Bierpong spielen in dem Raum und sonstige Sachen. Mhm. So. Das Problem ist, dass in Oberbrüden und unser Freundeskreis ist relativ zerstreut, so vom Wohnort. Und das heißt, manche müssen dort pennen. Mhm. Ja. So, was war der Plan? Ja, einer pennt auf dem Sofa oder noch einer auf dem Sofa und da steht ja auch noch ein Bett drin. Aber an dem Wochenende war sein Bruder auch wieder da. Das heißt, das Bett im oberen Bereich des Hauses war auch belegt. Okay. Heißt, Kevin musste selber in dem Bett pennen. Aber ich dachte, ja, okay, was mache ich jetzt? Ja, okay, nimmst halt einen Schlafsack mit. Mal schauen, wo die Knacken kann. Mal schauen, was wird. Ja, mal schauen, wo es hinführt. Weil auf dem Sofa, ja, schwierig, mit so einem Teppich, auch nicht angenehm. Ja, okay, Schlafsack, schauen wir einfach mal. Lifehack. Ein Schlafsack mit auf eine Übernachtungsmöglichkeit nehmen, weil du kannst dich überall hinlegen und es ist immer nicht ganz unbequem. So. Ja, aber schon auch mit irgendeiner Luftmatratze oder Isomatte oder ja, so. Ja, das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe dann schlussendlich mit dem Kevin in einem Bett gepennt, er unter der Decke, aber ich hatte meinen Schlafsack. Ja, perfekt. Ja, war mega. War es nicht zu warm innen drin mit dem Schlafsack? Nee, fand ich jetzt nicht. Okay. Mein Schlafsack ist, glaube ich, von 0 bis 10 Grad oder so und das war dann okay. Ah, okay. So. Und so viel geschlafen haben wir dann auch nicht. Wir sind so um 5:45 ins Bett und um 11 wieder aufgestanden. Also es war okay. Yeah. Hat einen Zweck erfüllt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die Party war sehr gut, hat richtig Spaß gemacht, aber dementsprechend war ich dann auch fertig. Also Empfehlung ist, nehmt einen Schlafsack mit. Am besten lasst ihn in euer Auto oder sowas. Oder einfach mit auf eine Party nehmen, wo ihr eh wisst, dass ihr dort pennt. Ich glaube, im Auto ist eh nicht schlecht, weil wenn man mal im Stau steht und dann wirklich so im Stau steht, dass man den Motor nicht die ganze Zeit laufen lassen will, dann wird es halt kalt, wenn man keine Standheizung hat. Und wenn man dann so einen Schlafsack hat, kann man sich da schön einpacken. Glaub, man fährt einfach im Schlafsack. Immer im Schlafsack Auto fahren. Und dann kann man mit so beiden Füßen so kuppeln. Oder wenn man Automatik hat, dann geht's. Das ist, glaube ich, stressig. Und lenken kann man auch nicht, weil die Hände sind ja innen drin. Also muss man mit dem Kopf so lenken. Ja. Gibt es nicht Schlafsäcke, die unten auch so einen Reißverschluss haben? Es gibt Schlafsäcke, wo man zwei zusammen machen kann, dass man so ein Couple-Ding hat, dass man so einen großen Schlafsack hat. Das gibt's. Deswegen steht, glaube ich, manchmal im Reißverschluss dran, ob sie rechts oder links sind. Und dann muss man jeweils einen R und einen L kaufen und dann kann man die so zusammensippen. Oh, das klingt nice. Aber man muss genau die gleichen haben. Ja, auch von der Länge her schwierig dann. Ja. Ja. Ich habe so einen XXL-Schlafsack. So bis 2,10 Meter oder sowas gehen da Leute rein. Oha. Ich muss, glaube ich, immer Beine anwinkeln im Schlafsack. Ja. Aber ist auch schon lange her, dass ich im Schlafsack gesteckt habe. Ja, so ist es. Und dann um 11 Uhr aufstehen und dann hatte ich Fußball. Wir hatten so ein besonderes Turnier. Das war ganz normal Fußballfeld, aber es waren 4 Mannschaften da und jeder spielt gegen jeden einmal 30 Minuten lang. Das war's. Ja. Da haben wir ordentlich zerstört. Ich war ordentlich zerstört, aber nach dem ersten Spiel ging es eigentlich. Und du hast dann auch immer so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr Pause und dann nüchtert man ganz gut aus, sage ich jetzt mal. Ja. So. Aber nach dem Fußball, was macht man da? Ja klar, Bier trinken. So ein, zwei Bier dort, vielleicht auch drei. Hat es besser geschmeckt als am Vortag? Oder? Oh, es hat wieder genau gleich gut geschmeckt. Also. Das ist halt immer das Problem. So, wenn, man merkt es ziemlich gut, wenn man so einen Abend startet, wie so das erste und zweite Bier laufen und dann weiß man schon, in welche Richtung es geht irgendwie. Ja, und dann hatte ja noch jemand hier Geburtstag, war. Mhm. Ich tease das mal schön an, dann kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen, sonst halte ich wieder hier einen 10-minütigen Monolog. und zwar, Patricks Freundin hatte Geburtstag, sie ist 30 geworden. Sie ist 30 geworden, so wie ich ein paar Monate davor und ich war komplett involviert in den Geburtstag, weil ich am Anfang schon direkt bei der Einkaufsliste oder beim Prospektle durchgucken, wie sie so gern sagt, gucken musste, welche Biere sind im Angebot und welche kommen für so einen Geburtstag in Frage, weil ich wusste ja, wer kommt und wer an dem Abend mit Bier versorgt werden muss. Und dann habe ich gesagt, ja, nimm einen Kasten von dem und von dem. Und irgendwann war es so ein Chaos, weil man dann die Hälfte von dem Bier nicht bekommen hat, dass man es gar nicht mehr gecheckt hat, was man jetzt hat. Irgendwann haben wir einfach alles ins Auto eingepackt und dann rübergekarrt. Genau, sie hat sich überlegt, zum Essen gibt es Hotdogs, was ganz geil ist, kann man sich gut zusammenstellen. Und es war ein bisschen anders von den Leuten, die gekommen sind, so wie wenn zum Beispiel Christian und ich immer feiern. War auch ganz interessant, war so eine wilde Mischung. Waren dann auch wieder Leute, die so zum ersten Mal bei uns im Gemeindezentrum Bierpong spielen, wo man die Regeln erklären muss. Und beim Bierpong muss man schon sehr viele Regeln so ausdiskutieren, weil es scheinbar jeder anders spielt. Ja, das ist brutal nervig und jedes Mal ist dasselbe. Ja, ich habe gehört gehabt, bei dir lief super an dem Abend. Also. Du hast komplett zerlegt. Erstmal nochmal zurück zur Bierauswahl. Hat mir richtig krass gut gefallen. Ich glaube, es gab 5 oder 6 verschiedene Biere. Das war mega. Ich konnte Helles trinken und dann haben wir ab und zu mal ein Spiel gespielt, wo 0-3-3 perfekt war und es war einfach mega. Das hat mir richtig gut gefallen. Und am Ende hat sich's relativ gut ausgeglichen. Dem hat dem gut geschmeckt und das war dann auch noch da. Ja. Könnte man switchen, hat mir gut gefallen. So war für jeden was dabei. Es haben auch viele dort gesagt, so, dass die Auswahl krass ist und hat mir eigentlich auch gut gefallen. So. Ja, kommen wir zurück zum Bierpong. Ich weiß nicht, was an dem Abend los war. Es lief nicht nur bei mir gut, sondern auch mit meinem Teampartner über den Abend, weil wir haben die ganze Zeit zusammengespielt. Das war der David und ich, so der Freund von meiner Schwester. Und wir haben angefangen, haben komplett zerlegt. Dann 4, 5, 6, 7 Spiele gespielt, alles gewonnen. Dann haben wir dieses, wie heißt das? Das vercheckte Bierpong über Kreuz. Ja, was ich mal vor 2, 3 Wochen erklärt habe oder so. Genau. Ja, das haben wir auch zerlegt, 2, 3 Runden. Und dann haben wir nochmal Bierpong gespielt. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, okay, jetzt müssen wir mal die Serie brechen. Und haben dann uns jeweils einen Teampartner gesucht und haben dann das ausgespielt. Aber dann hat der David gewonnen. Das war okay für mich. Weil an dem Abend, das war... Hui, das war heftig. Ich war ab 12 oder kurz nach 12 hieß es, ja, die Leute haben Bock zu tanzen, mach mal ein bisschen Musik jetzt so. Haben wir dann aus Licht runtergefahren und das Partylicht angemacht. Und ich habe dich die ganze Zeit auf der Tanzfläche vermisst, weil du komplett beschäftigt warst. Ich glaube, du warst vielleicht für 1, 2 Lieder gefühlt. Ansonsten hast du den kompletten Abend da im Werkraum verbracht und hast da... sich hart gebettelt mit irgendjemandem. Da war auch immer gut viel los, muss man sagen. Ja, man muss auch sagen, wir haben dieses Mal was abgeändert zur GZ-Party. Ich weiß nicht, du hast bestimmt mitbekommen. Und zwar haben wir die zweite Musikbox ausgepackt. Weiß nicht, fandst du das generell nervig drüben im Ding? Aber wir haben eure Musik eigentlich nicht gehört. Nee, gehört haben wir es eigentlich auch nicht. Ja. Und es war auch immer so, dass genug Leute dann auf dem Dancefloor waren, weil das Problem, wenn halt zu viele Leute drüben sind, dann ist der eine Raum leer und dann... lohnt sich halt da nicht so versuchen, eine Party anzufachen und dann bockt es auch nicht so. Aber das hat eigentlich immer ganz gut gepasst. Sind mal ein paar Leute geswitcht oder so und zum Schluss sind dann richtig viele gekommen. Und ja, ich hatte meinen Spaß da drüben. Ja, das lag halt daran, dass ich da drüben war, weil ich am Tag schon so fertig, oder was heißt fertig war. Ich habe halt früh aufgestanden und den ganzen Tag gekickt. Dann hatte ich auch keinen Bock mehr auf Tanzen oder mich aktiv zu bewegen. Aber ich dachte, ja, okay, trainieren wir halt den Oberarm. Die Wurfgenauigkeit. Nee, ich hatte keine Lust auf Tanzen. Ja, Tanzen war wirklich anstrengend, muss ich sagen, weil am nächsten Tag, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, ob ich irgendwie ein bisschen exzessiver getanzt habe oder neue Dance-Moves ausprobiert habe, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat mein rechtes Knie wehgetan. Und das war komplett malat. Also so malat, dass ich nicht mehr mit rumlaufen konnte. Ich hatte gestern richtig Probleme, ich hatte gar keinen Bock mehr zu laufen. Dann habe ich irgendwann mir so ein Elektrogerät hingemacht, so ein Tänzgerät, und das hat dann ein bisschen, Fabi hat ein bisschen dran rumgedrückt und danach noch ein bisschen Strom durchgejagt, und jetzt war es schon viel besser. Nice. Kann ich empfehlen an der Stelle, so ein Tänzgerät. Ja, wir hatten noch ein Erlebnis, das hatte ich noch, das will ich schon erzählen, und zwar ist mir da aufgefallen, wie klein die Welt doch ist. Mhm. Und zwar haben wir ja, wie du schon gesagt hast, ein paar Leuten Bierpong, unser Bierpong erklärt. Und dann gleich die erste Runde haben wir gespielt gegen den Steffen und seinen Homie. Der Pierre. Und den haben wir das so erklärt, haben so ein bisschen Smalltalk gemacht, aber eigentlich auch nicht viel. Haben dann eine Runde gespielt, haben sie zerstört, David und ich. Da habe ich übrigens auch mitgespielt, ich wurde auch hart zerstört. Ja, stimmt. Aber ich habe zwei getroffen. Das war die Dreierrunde, ja. Ja, stimmt. Da habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Stück getroffen, einen davon mit Aufsätze. Das ist dann mal 2, aber... und irgendwann war das Spiel dann zu Ende und ich habe mir so das nächste Spiel angeschaut, da steht ja immer das Sofa. Dann kam der Steffen so her und wir haben so ein bisschen geredet, so, was machst du so? Und ja, okay, er sagt, er sei mit seiner Verlobten da, die steht da drüben. Hab ich ihn gefragt, ah, okay, cool, wie heißt sie denn? Ja, Nadine Erb. Und ich so, hä? Kenne ich irgendwie, ja, den Nachnamen. Okay, frage ich weiter nach. Ja, okay. Ja, kann das sein, dass die mit meiner Schwiegermutter verwandt ist? Brauche ich jetzt nicht den Namen hier droppen. Aber dann haben wir gesagt, so, ja, klar. Und das ist die Großcousine von meiner Freundin. Heißt, auf irgendeine komische Art und Weise sind wir, ich würde es jetzt nicht sagen verwandt, aber so irgendwie besteht da Kontakt. Ja, Erb ist, glaube ich, ein großer Name in Weißach und Umgebung. Ja, ich glaube, da sind sehr viele Verwandtschaften. Ja, habe ich gemerkt, so, boah, krass, okay, verrückt. So, das ist ganz so witzig, zwei eigentlich. Random Typen, die einfach Bierpong gespielt haben, merken, dass ihre Freundinnen jeweils Großcousinen sind. Ja, ja, und ist sowas witzig. Im GZ, ja. Das ist doch ein Erlebnis, ein Highlight der Woche. Ja, fett. Sehr gut. Ja, war eine gute Party. Ja. Ich weiß nicht, wir reden sehr lang immer über Partys. Ich weiß gar nicht, ob die Leute da Bock drauf haben. Aber also ich habe Bock drauf. Ich höre mir das auch gerne im Nachhinein nochmal an. Aber kann das sein, dass dieses ganze Saufen, Bierpong und Feiern manchen Leuten vielleicht auf den Keks geht? Ich weiß es nicht. Okay, dann habe ich eine gute Überleitung. Und zwar auf der Party habe ich dann auch noch mit der Anna geredet, die Freundin vom Digison. Und wir hatten so, ja, von unserem Podcast und ob wir denn nicht auch mal so Alben einschicken können, die nicht gerade in der Woche rauskommen. Wie stehen wir dazu? Da stehe ich gespaltener Meinung gegenüber. Also ich muss auf jeden Fall vorher das Album kurz mal gesehen und gehört haben und dann kann man das, glaube ich, schon machen. Aber wenn man so merkt, das kommt vielleicht gar nicht in Frage. Ja, also abhängig vom Album, aber ich bin offen dafür. Okay, dann sag mal der Anna, weil sie hat mich dann ja auch gefragt, wo ich es hinschicken soll. Ich habe gesagt, ja, am besten mir privat oder an Carsten St. Crusoe Instagram. Ja. Hat sie gesagt, ja klar, mache ich. Bis heute nichts angekommen. Perfekt. Also an der Stelle, Anna, schick mal rum. Schick mal rum, und jeder, der das hört und ein interessantes Album hat, kann das ja auch mal rumschicken. Vielleicht haben wir dann eine größere Auswahl. Vielleicht fangen wir mit der Anna hier an, weil die Idee hatte. Ich glaube, ja. Wir haben das ja früher haben wir uns gegenseitig, Willi und ich, uns Alben gegeben, die wir anhören mussten. Und die waren ja auch alle alt. Und der Lukas hat ja auch uns vom 40 das Album anhören lassen, es war da auch nicht aktuell. Also das kann man auf jeden Fall machen. Ja. Schickt uns alle ein hier auf dem Social Media Kanal zum Bubi. Also es gilt so oder so zum Bubi, aber schickt es da, dann kann ich vielleicht auch lesen, was drin ist. Das kriegt man dann irgendwie hin. Perfekt. Ich habe auch beim letzte Folge hören, kam die Story also du hast die Story angefangen mit, ich bin dir beinahe fremd gegangen, und dann kommt wirklich auch so ein 10-Minuten-Story drumherum, wo es so jetzt nicht hundertprozentig wichtig ist, aber auch interessant war, und du hast so einen hohen Bogen gespannt, und wir wissen ja, hoch ist gut. Da habe ich dann auch gedacht, ja, das ist so, keine Ahnung, Frank Elsner wäre, glaube ich, stolz auf dich gewesen. Ja, ich glaube, ich erzähle immer ein bisschen zu viel, aber ich will das ja auch ein bisschen die Leute in meine Situation reinholen, oder? Ja, wie beim Albumcover, bei der Musik, versuchst du immer, das so ganz genau und präzise zu beschreiben. Also, ich habe damit kein Problem. Okay, gut. Sehr gut. Ja, ich kann jetzt auch nochmal einen 10-Minuten-Monolog halten. Oh, über was? Oh, über meine technische Woche. Okay, jetzt musst du aber auch so einen Spannungsbogen aufbauen. Ja, okay. Ich habe drei Abteile. Sehr gut. Okay. Drei Akte. Akt 1. So, mein Arbeitskollege, der Dieter, ist auf mich zugekommen am letzte Woche Donnerstag und hat gesagt, hey, du Felix, du bist doch hier iPhone, das kannst du doch. Du bist doch iPhone, das kannst du. Hat gesagt, ja klar, was ist ein Dieter? Man muss wissen, der Dieter ist so 61, 62, so kurz vor der Rente und ist halt nicht so fit mit der Technik. Und er hat gesagt, er hat eine neue Bekannte und sie hätte sich ein neues iPhone gekauft, ein iPhone 11. Aber das hat sie gebraucht gekauft und wenn er das entsperren will, muss er irgendwie diesen sechsstelligen Code eingeben und der Kollege hat es halt nicht richtig zurückgesetzt. Ja. Wahrscheinlich. Dann habe ich gesagt, ja okay, Dieter, dann schnapp dir doch einfach das iPhone, bring es mir morgen mit und ich schau mal, was ich machen kann. Also, gesagt, getan. Er bringt es mir mit. Ich hol es aus seiner Tasche raus und es hat erstmal so eine geile Glitzerhülle. so eine durchsichtige, ne? Nee, so Hello Kitty-mäßig. Okay. Was haben alte Menschen für Hüllen, Patrick? Ja, so Klapphüllen. Ja, klar. Aus Leder sind die aber immer, oder? Ja, und dann waren so Paillettenglitzer, Hello Kitty. War kein Hello Kitty, aber so kann man sich das vorstellen. Okay. Ja. Und ich dachte, okay. Perfekt. Ideal. Also mit nach Hause genommen, angeschlossen an meinen Mac. Hat nicht reagiert. Normalerweise lädt es dann oder macht sonstige Dinge. Mhm. So, und dann war ich erstmal überfordert, weil ich hatte das noch nie. Ich hatte zwar Handys, die nicht reagiert haben auf meinen Mac, da habe ich dann aber trotzdem irgendwie eine Lösung gefunden, aber das wusste ich jetzt nicht so genau, was da der Fall ist. Also, was macht man da? Googeln. Apple Support. Nee, okay. Direkt Apple Support. Direkt weil der Apple Support, der gefällt mir gut, weil gibt's einen Chat. Die Leute, aktive Zuhörer wissen, ich bin bei Supports-Chat-User. Aber beim Apple-Telefon-Support kann man sich zwischen drei Warte-Jingles aussuchen. Ist mir egal, ich chatte. Okay, dann wird gechattet. Gechattet mit dem Serkan. Okay. Und Serkan war wahrscheinlich Türke, aber war ein guter. Serkan ist my girl. ja, genau. Und er hat mir dann gesagt, ja, wahrscheinlich wurde das iPhone nicht anständig zurückgesetzt und dabei nicht aus dem iCloud-Zirkus da rausgeschmissen. Ja. Heißt, es war noch in mein iPhone suchen drin und dadurch musste man da einen sechsstelligen PIN eingeben, bla bla. Ja, hat, also kurz mal für die Leute zu erklären, die vielleicht ein iPhone haben und es noch nie verstanden haben oder Leute, die iPhone verkaufen wollen, weil es ist wirklich wichtig, und vielleicht erklären, wieso das gemacht wird. Und zwar ist die Idee, wenn du jetzt dein iPhone verlierst und jemand anders findet und setzt es einfach über einen Mac oder sowas zurück und will dann seinen Account einrichten, dann wird als allererstes abgefragt, weil das iPhone ja davor jemand anderem gehört hat, wird abgefragt, ja, der mit der E-Mail-Adresse muss jetzt einen Code eingeben und dann bist du berechtigt, das Handy für dich einzurichten oder noch besser, er löscht es, wie du gemeint hast, aus seinem, ich glaube, bei dem, wie heißt es jetzt, wo ist, Find My heißt es auf Englisch, wenn du es da rauswirfst, dann ist es quasi wie, ja, ich habe das Handy verloren oder ich brauche es nicht mehr oder der, der es findet, kann damit machen, was er will. Aber solange ihr das da drin habt und verliert, kann niemand was mit eurem iPhone anfangen. Außer ihr habt eine alte iOS-Version und jemand jailbreakt den Bums, dann geht es natürlich. Aber wenn ihr aktuell seid, dann müsst ihr euch eigentlich keine Gedanken drum machen, weil entweder kriegt es irgendwie wieder zurück oder der Typ, der es findet, kann damit wirklich nichts anfangen. So, kurze Erklärung, technischer Exkurs an der Stelle. Ja, dann hat er gesagt, ja, die und die Tastenkombination, dann kann ich ein neues iOS drauf spielen über einen Mac. Hat dann auch funktioniert. Ich habe das quasi für die Leute, die es interessiert, laut, leise, Standby. So lange halten, bis man ein Mac-Symbol sieht. Nicht so lange, bis man ein Apple-Symbol sieht, sondern ein Mac-Symbol. Und so ein Ladestecker. Ja. So, ich glaube, der heißt DFU-Mode oder sowas. Genau, ich glaube auch. Dann habe ich das neue iOS drauf gespielt, hat erstmal abgekackt, habe ich das Ganze nochmal gemacht. Dann hat es funktioniert, iPhone war, wie man es kennt, in dem Standard-Ding drin, das lief sehr gut. Der Dieter war sehr glücklich, ich konnte ihm das iPhone zurückgeben und dann hat er gefragt, ja, was kriegst du denn dafür? Und ich habe so gedacht, ja eigentlich nichts, weil irgendwie hat es mir persönlich irgendwie Spaß gemacht und mir weitergeholfen in meinem zukünftigen iPhone-Leben. Weiß nicht, was hätte man da verlangen können? Ich war so eine halbe Stunde beschäftigt. Eine halbe Stunde. Also ich rechne immer, wenn ich zum Beispiel für jemanden DJ mache oder fotografieren tue oder sowas, was halt auch jetzt ein bisschen was Anstrengenderes ist, vielleicht wie sich da mit zu befassen. Aber ich rechne immer pro Stunde mit 65 Euro. Das finde ich, glaube ich, fair. Okay. Finde ich nicht fair. Weiß nicht. Okay, und es wäre quasi dann, okay. Fotografieren finde ich sehr fair. DJ nicht? DJ. Also richtig DJ. Ja, richtig. Okay, wenn du deine eigene Anlage und so mitbringen würdest, dann passt's. Aber Licht und Nebel. Ja, das fände ich glaube auch noch okay. Weiß nicht, ob ich dich dafür zahlen würde. Boah. Ja. Naja, siehst du so. Dann bei deiner Party, wenn ja, was ich will. Hätte ich dann 30 Euro verlangen können, meinst du? Nee, ich habe zum Beispiel auch, also ich habe das schon mal für ein paar Leute gemacht, da habe ich so das Display getauscht oder sowas und da habe ich auch, es waren alles Freunde, immer nie was verlangt, immer nur das Geld haben wollen für, was ich halt an Materialkosten für das Display, Ersatzteile oder Akku oder wie auch immer, oder die Leute haben das sich selber schon besorgt, habe ich immer so gemacht, dann habe ich meistens irgendwie Kaffee oder Schokolade oder so dafür bekommen. Also die Leute waren richtig dankbar, vor allem bei neuem Display. Die Leute haben sich richtig krass über ein neues Display gefreut. Und einmal habe ich mich angeboten, meinem Nachbarn unter uns die Nachtspeicheröfen anzuschließen. Hat, glaube ich, auch ein bisschen über eine Stunde gedauert. Und dann habe ich auch gesagt, keine Ahnung, ich will nichts dafür. Und dann drückte er mir einfach so 50 Euro in die Hand. Dann habe ich auch nicht gesagt, nee, ich will wirklich nichts. Dann habe ich halt die 50 Euro genommen, weil dann war er happy und ich war happy und war im Endeffekt dann auch fast Stunde Arbeit, 65 Euro und 50 Euro. Also war nicht schlecht. Ja, nice. War gut verdient. Ja. Hast du was verlangt? Nee. Okay. Nee, ich habe gesagt, Titel, lass stecken. Akt 2. Hast du gesagt, sollt ihr im Kindersegen wieder reinkommen? Ich habe gesagt, wenn ich mal was zu montieren habe, Titel. Ja, genau. Ein Gefallen ist manchmal mehr wert wie Geld. Ja, tatsächlich habe ich auch noch einen Gefallen offen, aber nicht bei ihm, sondern bei dem Konstrukteur, wo ich auch demnächst einlösen will. Sehr gut, ja. Sehr gut. Akt 2. Akt 2. Ich habe ein Problem und zwar habe ich in mein neues Projekt findet im Keller statt, bei uns im Werk, und im Keller hat man kein Netz. Aber ich habe ja ein geiles Geschäfts-iPhone bekommen. Und über das höre ich manchmal Podcasts, so wenn ich was Chilliges montiere, dann mache ich mir ein AirPod ins Ohr und höre über das dann, weil ich dann einfach WLAN habe. Ja. So. Jetzt seit neuestem, seit ich die AirPods mit dem iPhone gekoppelt habe, habe ich ein Problem. Und zwar, wenn ich die AirPods rausnehme oder den AirPod, dann stoppt der ja automatisch die Musik, Podcast, was auch immer. Ja. Und dann lege ich den hin, gehe irgendwie zum Schraubenregal oder rede mit irgendeinem Kollege und dann mache ich den wieder rein. Ja. So. Manchmal tut er dann automatisch weiterspielen, manchmal nicht, das ist nicht das Problem, aber wenn er nicht weiterspielt, dann muss ich im Normalfall einmal drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen. Ja, macht dann nicht. Ich drück und muss 10-mal drücken und dann erst wird die Wiedergabe fortgesetzt. Dann habe ich gedacht, ja okay, dann setze ich mal die AirPods komplett zurück, schau, ob es dann funktioniert, lösche die quasi aus meinem iPhone oder aus meinen beiden iPhones raus, dass es komplett neue AirPods sind quasi. Quasi, das immer wieder. Und hat aber auch nicht funktioniert. Jetzt Frage an dich, was kann das noch sein? Ich hab überlegt, also die Idee von diesem Wiederfortsetzen funktioniert ja nur, wenn du zwischenzeitlich nichts abspielst. Und normalerweise hast du ja in der Situation nichts gemacht. Ich weiß, dass es so lange funktioniert, wie unten auf deinem Handy noch dieser Player dran ist, weil der geht ja auch nicht gleich weg. Und wahrscheinlich ist der weg. Jetzt ist nur die Frage, wieso geht der weg? Also entweder kommt irgendwas anderes, wo dann was abspielt und dann wieder stoppt. Zum Beispiel, wenn dein Handy klingelt, weil du einen Anruf kriegst, könnte ich mir vorstellen, dass danach der Player weg ist. Und wenn du dann drauf drückst, dann musst du nämlich erst wieder suchen, was hast du irgendwo an Medien zuletzt wiedergegeben. Und dann sucht er das. Und deswegen drückst du 10-mal, weil er einfach beschäftigt ist mit Suchen oder er hat halt keinen Empfang. Solche Sachen. Aber es passiert halt jedes Mal. Egal, wenn ich ihn einfach kurz rausnehme und direkt wieder reinstecke, dann passiert es halt auch. Ich glaube, meine Vermutung ist, dass es irgendwas mit der Kopplung zwischen den zwei iPhones zu tun hat, weil ich halt morgens noch mit meinem normalen iPhone höre und dann switche ich auf das Geschäfts-iPhone und nachmittags switche ich wieder zurück und ich glaube, da geht irgendwas schief. Das kann ich mir auch vorstellen, das stimmt, ja. Deswegen habe ich überlegt, ja, dann müsste ich halt die AirPods nur noch mit einem iPhone benutzen, aber dann müsste ich mein Geschäfts-iPhone auch jeden Tag mit nach Hause nehmen. Oder du hast zwei AirPods. Ja. Aber Geschäfts-Handy mit nach Hause nehmen finde ich gar nicht so schlecht. Ja, ist nicht verkehrt auf jeden Fall, das stimmt. Also ich werfe es dann einfach immer in meinen Rucksack rein, wo immer Krusch drin ist, den ich brauche, wenn ich ins Geschäft gehe. Und dann hat man, also früher, wo ich dann zwischendrin nicht viel Datenvolumen habe ich mir dann einfach auch immer beim Pokémon-Zocken schönen Hotspot gegeben. Vielleicht ist auch wichtig, bist du mit deinem Apple-Ding angemeldet auf deinem iPhone? Ja, ganz normal. Okay, weil dann wird ja auch dieses Nahtlose, also da ist ja die Idee mit den AirPods, dass wenn du vor MacBook sitzt, wechselst zum MacBook, wenn du da was wiedergeben willst und wenn du die Wiedergabe da stoppst und dann das iPhone in die Hand nimmst und zum Beispiel Podcast oder Musik aufmachst, checkt er, jetzt hat er das Gerät in der Hand oder arbeitet mit dem Gerät und dann wechselt es so nahtlos, was übrigens, glaube ich, ein richtig krasses Feature ist. Ich glaube, Android hat es nicht. Ich glaube auch nicht. Android-Zuhörer, die sind da, glaube ich, ein bisschen neidisch, wenn sie sowas hören. Vielleicht haben sie das, ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Ja, aber Android hat wieder irgendeine verkopfte Lösung dafür. Du musst nur hier reingehen in das Menü und dann den Haken rausmachen. Aber vielleicht musst du wirklich einfach, wenn du wechselst zwischen ins Geschäft laufen und hören und im Geschäft arbeiten, musst du vielleicht einmal kurz Disconnect machen oder du machst Bluetooth an deinem Ding aus. Ja, aber das will ich nicht. Das will ich nicht. Das soll einfach gehen. Ja. Ja, musst du ihm irgendwie beibringen. Ja, okay. Der checkt es noch nicht so. Ja, ich glaube, ich muss einen Kurzbefehl erstellen. Kurzbefehle sind übrigens auch richtig mächtig. Ja, habe ich wieder neu gefunden. Oh, nice. Neuer, der alle Medien von allen Videoportalen runterlädt. Das ist richtig crazy. Okay, wild. Wild. Okay. Schmissle, ja. Apple lasche dich jetzt gerade. Ja, okay, dann switch. Vor allem habe ich mir auch noch ein Apple-Thema aufgeschrieben. Scheiße. Okay, dann switch mal zum Akt 3. Okay. Okay. Das ist gar nicht so lange her, so ungefähr 2 Stunden. Wir haben, ich weiß nicht, ob eure Monteure das auch haben, aber wir haben so Lenovo-Tablets bekommen. Das sind sehr gute Tablets, leistungsstark, die eigentlich auch eher ein Laptop sind. Ja. Aber die haben halt auch einen Touch-Bildschirm. Also und einen Stift. Und einen Stift, der auch ziemlich geil ist. Ja. Mhm. So, jetzt ist mein Tablet, also ich war in einem Teams-Gespräch und mein Tablet ist immer mit Strom verbunden, heißt über irgendeinen Netzstecker, bla bla bla. Ja. Dann hat es auf einmal die Meldung gebracht, hey, Akkustand niedrig, 5%. Habe ich gedacht, hä, ja, du bist doch eingesteckt, was los? Habe ich gedacht, ja, okay, stecke ich mal um in die andere Buchse, hat auch nichts gebracht, ja. Weil es hat 2 Ladeanschlüsse. Ja. Nee, war es auch nicht. Dann ist es irgendwann ausgegangen während einem Teams-Meeting, dann bin ich hektisch zu meinem Geschäftshandy, habe da das Teams-Gespräch angemacht, habe dann währenddessen noch versucht, mein Tablet irgendwie wieder in Gang zu bringen, hat dann auch 1 Minute lang funktioniert, ist dann aber wieder abgestürzt oder halt Bildschirm schwarz gegangen, Akku leer. Ja, und dann habe ich nach dem Teams-Ding mir das mal genauer angeschaut, habe es probiert, wieder einzustecken und da hat an der Seite eine LED, die dir anzeigt, ob es lädt oder nicht. Ja. Ich habe es eingesteckt, hat nichts getan. Dann gibt es hinten auf der Rückseite, kannst du eine Klappe hochmachen, wo du es so dann auch so abstellen kannst. Ja. Da gibt es einen Hard-Reset-Knopf da drin. Da habe ich den mal gedrückt, so wie man es machen soll, laut Anleitung, hat aber auch nichts gebracht. Ja, weiß auch nicht. Dann haben wir aus Gag gesagt, ja, okay. Also ich und ein Elektriker, ja, dann bring mal dein Tablet rum, gib mal Starthilfe. Witzig. Schauen in der Anleitung von dem Tablet, scrollen ein bisschen runter, ja. Wenn kein Netzstecker anwesend ist, kann man auch Starthilfe geben. Einfach USB-C auf USB-C in eine Tablet rein, ins andere rein, hat auch nichts gebracht. Starthilfe, what? Ich habe gedacht, du musst so von einem USB das Kabel ins andere USB, dass es so einen Kurzschluss gibt, weißt du? Nee. Nee, auf jeden Fall habe ich dann meinem Meister geschrieben, hey, komm mal rum, mein Tablet geht nicht mehr. Er hat gesagt, ja, du hast Glück, ich habe da noch eins in der Schublade drin. Jetzt benutze ich das und das war richtig nervig, weil jetzt musste ich wieder alles einrichten. Da ist ein Tag dann vorbei. Du hast im Endeffekt jetzt durch diese technische Scheiße, hast jetzt einen Tag lang nicht rumschrauben können, weil du nur mit so einem Quatsch beschäftigt warst. Ja, ich glaube 1,5 Stunden dann. Insgesamt, aber du hast ja wieder alles einrichten müssen. Ja, ich bin noch nicht fertig, aber stand jetzt sind es 1,5 Stunden. Aber könnte jetzt theoretisch weiterarbeiten. Ich habe eigentlich ein ziemlich ähnliches Problem, aber es ist nicht ganz so schlimm wie bei dir. Und zwar habe ich auch, wir hatten bis jetzt von Dell geleaste Laptops und ich hatte Probleme, ich konnte eine Software nicht installieren, war aber, glaube ich, was ganz Spezielles wegen irgendeiner Microsoft SQL-Datenbank, irgendein Quatsch. Und da habe ich jetzt auch neue zusätzliche Hardware bekommen, also ich musste das zurückgeben, weil es ein Leasing-Teil war und dann hieß es einfach, ja, du kannst installieren, kriegst einfach einen neuen Laptop. Und jetzt musste ich auch dieses Dock abgeben und das Dell-Dock war geil, das ist ein aktiv gekühltes und da hast du nur einen Stecker in deinen Laptop gemacht und dann war alles an dem Dock, so die Aufgabe von dem Dock halt einfach. Und jetzt habe ich nur so ein Kackteil, muss zudem irgend so ein riesen Netzteil anschließen. Und immer, wenn ich es anschließe, ist die Chance so 50-50, ob meine Monitore angehen oder nicht. Und dann stehe ich so dran, tausendmal den USB rein und raus, Bildschirm an, ausschalten. Und irgendwann geht's wieder. Wenn es mal geht, geht's auch. Aber jedes Mal beim Abkoppeln, und manchmal brauche ich halt meinen Laptop in der Maschine, weil ich halt irgendwas adressieren muss oder irgendeinen Scheiß. Und es ist lästig. Vielleicht liegt es auch bei dir nicht an dem Tablet, sondern an diesem komischen Dinger. Da hast du auch irgendwas dranhängen? Nee, so bei mir oder so? Ja, so ähnlich. Bei mir geht nur, also ein USB-C-Kabel geht raus in so eine Dockingstation, die verteilt quasi einmal HDMI an den Bildschirm, dann kriegt die Dockingstation noch von irgendwo Strom her, dann ist da noch ein Headset dran und sonstiger Quatsch. Okay, ja, klingt ziemlich ähnlich. Ja. Vielleicht sind die Dinger einfach scheiße. Ist das so rot-schwarz? Nee, das ist glaube ich ein geiles. Meins ist nur silbrig, grau und flach. Ach so, mit einem so einem Kackstecker drin. Mit einem Kackstecker dran und innen drin kann man sowas aufklappen, dass man, glaube ich, so ein Tablet reinstellen kann. Ah, oder nee, sowas. Dann haben wir nicht dasselbe, weil ich habe zwei. Oha! Wir haben damals die Grundausstattung bekommen, einen so eine große Dockingstation für Werkbank und alles und eine mobile, falls du irgendwie auf Montage gehst und da dein Headset irgendwie anstecken willst, weil du hast halt nur USB-C aus- und Eingänge am Tablet und dann kannst du auch noch dein Headset anstecken oder Ladegerät oder sowas. Ich bin eigentlich mal gespannt, da rede ich eigentlich ziemlich wenig mit anderen Freunden und Bekannten drüber, was die auf ihre Arbeit, viel interessiert es auch einfach nicht, aber mit was die arbeiten müssen, was die so für Rechner haben. Weil, keine Ahnung, manchmal rege ich mich gut über das Ding auf, aber ich kann mir auch gut vorstellen, zum Beispiel meine Mutter hat vom Rathaus während Corona- und Homeoffice-Zeiten hat sie so einen Desktop-Rechner einfach mit nach Hause bekommen. Fett. So richtig gammeligen, ja, nicht übertrieben gammelig, aber der kann nicht wirklich was und ist so richtig unnötig. Und sie hätte einfach mit einem Laptop gemütlich am Esstisch sitzen. Jetzt hat sie das bekommen, eine Tastatur, eine Maus, einen Bildschirm und müsste das alles nach Hause kriegen, nur um Homeoffice zu machen. Und manche Leute arbeiten einfach den ganzen Tag mit so einem Convertible-Tablet-Teil oder sowas. Ja. Und das funktioniert halt genauso gut. Ja, geht, weil wir haben halt viel mit CAD und so zu tun. Und wenn das ganze CAD geladen ist, das ist quasi ein 3D-Modell der Maschine quasi. Und sollen wir sie zählen, die quasi? Und dann ist halt der Arbeitsspeicher voll. Geht nicht mehr viel. Ja, gut, so krass ist, glaube ich, bei den wenigsten Leuten, die einen Rechner haben, die brauchen nicht so viel Power. Ich glaube, CAD ist auch so das Limit. Das, oder so Videobearbeitung. Und das Kack-Tablet hat halt 8 GB Arbeitsspeicher. Da wirst du halt auch nicht. Oh, bist du nicht eh nur an so kleinen Maschinen dran? Nee. Aber nicht an also, 20 Meter Maschinen. Zusammengezählt würde ich schon sagen, aber okay. Also vielleicht nicht ganz 20, aber das sind zwei Maschinen miteinander gekoppelt. Ja, und da beschwert sich niemand drüber dann, wenn man mit dem Ding das eh nicht kann? Jedes Mal, aber es bringt halt nichts. Es wird nicht mehr ausgetauscht. Wow. Ja. Ja, die haben es jetzt schon an jeden verteilt. Das wäre jetzt aufwendig. Ja, das wäre jetzt aufwendig. Und wenn man das mit so einem Desktop-PC vergleicht, die wir früher hatten, die haben halt 64 GB Arbeitsspeicher. Ja. Und da waren mehrere Monteure angemeldet, hatten unterschiedliche Maschinen geladen in unterschiedlichen Benutzern und es lief trotzdem noch astrein. Und jetzt lässt du eine Kackmaschine und es ruckelt. Ja, wenn man überlegt, heutzutage haben doch Handys 64 GB Speicher, wie es hat dann so ein Tablet für so eine Art Einsatz nicht auch einfach. Ich glaube, Arbeitsspeicher ist nicht die Welt, das checke ich auch nicht, wieso man da. Ich glaube, der Typ, der das entschieden hat, ich hätte vielleicht wirklich keine Ahnung. Das ist Quatsch, würde ich sagen, an der Stelle. Er hat eine richtig quatschige Entscheidung getroffen. Ja. Das hat wohl keiner mal getestet. Aber naja, wir wissen ja, unsere IT-Abteilung ist nicht vorbei. Ja. Nicht vorbei. Nicht die beste. Gut, meine Akte sind durch. Sehr gut. Ja, ich habe noch ein paar coole Sachen am Start. Ich weiß nicht, ob ich das eine jetzt noch sagen soll, aber es gibt ein neues Feature bei iOS. Und ich glaube, damit können viele Leute ihren Spaß haben. Und zwar gibt es jetzt ein Karaoke-Feature bei Apple Music. Was? Und zwar, ich habe selber noch nicht, aber Bibi hat zu ihrem Geburtstag ein neues iPhone bekommen und es wollte direkt das neueste Update runterladen. Und jetzt ist es da drin und man kann jetzt, wenn man ein Lied anhört, kann man ja links unten drücken, da ist so eine Sprechblase mit so einem Anführungszeichen, also für den Songtext, der dann so mitscrollt. Und jetzt gibt es extra Playlisten, ne? die sind dafür erstellt, das Feature auszuprobieren, werden mir jetzt nicht angezeigt, ist ja blöd, aber das sind so allgemeine Lieder drin, wo jeder kennt, keine Ahnung, so Backstreet Boys Lieder, viele 90er, viele aktuelle Lieder. Und dann, wenn man in diesen mitscrollen Lyrics drin ist, gibt es rechts so ein, ich glaube, es ist ein Zauberstab, ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wenn man da drauf drückt, wird angefangen, die Stimmen von dem Lied runter zu pegeln. Das Lied läuft einfach weiter und ihr könnt dann über so einen Slider einstellen, wie laut ihr die Stimmen haben wollt. Und ihr könnt sie sogar ganz runterziehen bei den Liedern, die in diesen Karaoke-Playlists drin sind. Da funktioniert es richtig gut, aber es geht auch bei jedem x-beliebigen Lied. Ich habe sogar bei dem Lied vom Digison probiert. Da hat es nicht so erst reingeklungen, da klingt es so ein bisschen bouncy, weil es halt immer beim Text ein bisschen insgesamt das Lied leiser wird. Aber es funktioniert. Das heißt, ihr könnt es einfach alle mal abchecken. Ihr müsst dafür auf die aktuellste Version updaten. Ich glaube, und man muss 16, Apple 3. Music haben. Und man muss leider, stimmt, da habe ich gerade gedacht. Also, das können doch nicht so viele. Oder war es doch ein richtig schlechter Tipp? Ja. Ihr könnt alle zu mir kommen, ich zeige euch das Feature. Ja, wie ich sag auch, innerhalb von einem halben Jahr hat dann Spotify dasselbe. Aber nicht so gut. Ja, wahrscheinlich nicht so gut, aber hat es halt auch. Hat es halt so. Auch. Ja, das ist doch auch noch okay. Das ist genauso wie Samsung hat es dann auch irgendwann, aber halt nicht so gut wie Apple. Und dann irgendwann noch dieser. Ja. Alter, was mir auch, nochmal zurück auf das Apple-Thema, was mir aufgefallen ist in den letzten 2-3 Jahren, so viele Leute in meinem Umfeld sind von Samsung auf Apple geswitcht, die gesagt haben, ne, Apple, so ein Quatsch, das kaufe ich mir nie. Und sie lieben's. Ja. Und sie finden es so geil und haben so oft gesagt, ja, Dicker, warum sagst du mir nicht, dass Apple geil ist? Das habe ich jeden Tag gesagt. Und es ist einfach so verrückt. Man muss es einfach ausprobieren. Ja. Ja. Also überlegt es euch mal, wenn euer Handy das nächste Mal runterfällt, ja, ob ihr vielleicht zu der Apfelanwärter rüber switcht und es einfach mal einen Try gibt. Ich glaube, man muss sich auch wirklich drauf einlassen. Ja. Weil ich kenne auch, glaube ich, das Gegenteil. Nicht viele Fälle, aber ein paar. Und ich glaube, das sind so Typen, die haben es quasi ausprobiert, um einfach dann zu sagen zu können, ja, ich habe es ausprobiert und zwar scheiße so. Ja. Aber haben halt nicht wirklich dem ganzen Ding eine Chance gegeben. Dann ist auch fair. Ja, ich habe am Montag, ich habe es dir vorher schon erzählt, am Montag ging es mir direkt nachts nicht so gut. Da bin ich um 3:30 aufgewacht und lag dann vorm Fernseher mit Kopfschmerzen, weil ich habe dann, wenn ich nachts aufwache, das Problem, ich kann nicht einfach einschlafen. Keine Ahnung, ob ich es schon mal hier so oder so ähnlich erklärt habe. Und was mir da hilft, ist einfach YouTube-Videos anzugucken, immer den Anfang. Und wenn ich dann eh schon liege auf dem Sofa, dann ist die beste Chance, wieder einzuschlafen und möglichst spät wieder aufzuwachen, weil irgendwann ist die Kopfschmerzen dann weg. Es hat sich aber eine Weile gezogen. Ich musste dann noch nachmittags auch nochmal ein bisschen nappen. Und weil ich schon den ganzen Vormittag genappt habe, war es schwierig, deswegen habe ich zu schweren Geschützen gegriffen und ein paar Held der Steine-Videos auf YouTube angeworfen. Und das ist wirklich ein Geheimtipp von Held der Steine-Videos, kann ich zumindest super einschlafen. Der redet immer ziemlich gleichmäßig und die Themen sind nicht so super actionreich oder interessant. Also es bewegt sich am Bild nichts, deswegen kann man auch fast eigentlich nur zuhören. Hat aber dann das Problem, dass ich abends, wo es mir besser ging und ich mich wirklich ein bisschen von dem alles umfassenden Medien irgendwelche mich berieseln zu lassen mit leichter Unterhaltung, wurde mir auf YouTube dann nur noch Lego-Videos vorgeschlagen. Da habe ich gedacht, nee, jetzt bitte keine Lego-Videos mehr. Und dann habe ich eine neu erworbene App, die da heißt Waipu, die wir gerade nutzen, um unsere Footballspiele in HD zu gucken. Da habe ich gedacht, das zappe ich mal durch. Ich habe gedacht, gut, wenn das jetzt dauert 10 Minuten oder 20 Minuten, bis ich durch die Sender durch bin, bleibt bei irgendwas vielleicht hängen, aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich bin ja kein Fernsehgucker. Dann gucke ich vielleicht doch einfach nochmal irgendein Lego-Video an, aber jetzt gebe ich dem Ganzen mal eine Chance, habe so gesappt, kamen die privaten Sender, war so nichts dabei. Dann, ich weiß nicht, hast du schon mal durch Waipu TV durchgesappt? Ich habe das nicht. Doch, du hast es, ich habe es doch auf deinem Apple TV installiert. Ja, ich habe das nur einmal benutzt, okay. Also ich würde es auch nicht benutzen, wenn du nicht da wärst, aber okay. Obwohl, eigentlich bin ich so ein Assi, ne? Ja, ich glaube, gar kein Problem, ich habe keine Ahnung, auf wie vielen Geräten ihr das installieren könnt. Auf jeden Fall hat das ganze Ding, glaube ich, knapp 300 Sender und irgendwann ist ganz verrückt, da kommen dann Sender, da läuft ein Film, ihr seht, dass der Film schon eine Weile läuft, aber ihr habt das Feature, dass ihr den von Anfang an gucken könnt, also immer wenn ihr reinzappt, fängt quasi der Film an. Quasi? Da fängt quasi der Film an und dann ist es ein bisschen vercheckt, weil man schaltet ja nie beim Fernsehen an, wenn der Film anfängt. Und da waren, glaube ich, gar nicht so schlechte Sachen dabei. Ja, aber fängt das aktuelle Programm von Neuem an? Jetzt langsam bleibt man da richtig eng. Ich kann sagen, wenn Leute uns jetzt privat kennen und wir sagen das, aber das hilft. Das hilft, wenn man da muss es mit harten Mitteln austreiben. Ja. Wenn ich jetzt Tatort schaue und der fängt um 20.15 Uhr an und ich steige um 20.42 Uhr ein und startet es wieder von Anfang an. Nee, bei Tatort ist es nicht so. Es sind dann wirklich so Spielfilme, also so Klassiker wie Stirb langsam und Total Recall oder irgendwie sowas. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Das verstanden. Auf jeden Fall geht es gar nicht darum. Ich wollte nur sagen, falls jemand das hat und noch nie durchgesetzt hat, mach das mal. Das ist wirklich interessant. Also mach du das auch mal. Ja. Und dann bin ich irgendwann zu einem Kanal gekommen, der heißt Bauforum 24. Und da war das nämlich auch so. Das sind im Endeffekt, also wenn man zwei weiterwischt nach Bauforum, kommt auch der Held der Steine-Kanal. Da kommen einfach der ganze Tag Held der Steine-YouTube-Videos. Und Bauforum 24 ist auch nichts anderes. Die sind komplett auf YouTube, deswegen kann man das vielleicht sogar verlinken. Auf jeden Fall hat dann ein Video direkt da angefangen. Und da ging es darum, dass er auf so einer Messe war für Werkzeug. Alter. Wir wissen ja, die Tool Brothers. Kennt sich mit Werkzeug aus. Und der Typ hat sich gefühlt noch besser damit ausgekannt. Und das Coole war halt, er stellt alle Sachen nur ganz kurz vor. Also immer nur so 2-3 Minuten, schwätzt mit den Leuten. Das Video fängt an, da steht er neben einer M330-Schraube, die es eigentlich so gar nicht gibt. Aber theoretisch könnte es geben. Kostet, glaube ich, irgendwie 2.500 Euro, die eine Schraube. Damit fängt das Video an und dann läuft er halt. Wozu braucht man sowas? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, er hat gesagt, die größten Schrauben ist irgendwas so im 50er-Bereich. Ganz selten 100er gibt's auch, gerade bei so Windkraftwerken. Aber sowas wird eigentlich nicht verbaut. Also sowas braucht man wirklich nicht. Für die Leute, die sich nicht auskennen, eine M330-Schraube ist eine Schraube, die 330 mm Durchmesser hat vom Gewinde. Ja, jetzt überlegt mal, wie groß 330 mm sind. Und die hatte so eine Mutter drauf, die hat sich die ganze Zeit hoch und runter bewegt. Wie ging das? Das weiß ich auch nicht. Er hat kein Wort drüber verloren, aber du hast keine Kabel, kein nichts gesehen. Ja, bestimmt innen drin. Innen drin irgendwie angetrieben, ich weiß es auch nicht. Aber das war interessant, damit fängt er auf jeden Fall das Video an und er läuft dann rum, dann kommen ganz viele bekannte Sachen, gerade so die Marken von den Akkuschraubern kennt man ziemlich viel, da zeigt er, was die so Neues haben. Es gibt zum Beispiel auch einen Akkuschrauber von Energizer, also von dem Batteriehersteller. Mhm. Ganz viele Sachen kommen aus Amerika, gerade was Werkzeug angeht. Deswegen ist es oftmals bei uns nicht erhältlich. Und dann kommt was ganz besonders Witziges. Und zwar dann läuft er in so eine Halle rein, da sind nur so China-Aussteller drin. Und die macht das schon so ein bisschen fertig irgendwie. Also die haben auch nicht nur Scheiße, aber es gibt zum Beispiel einen Stand, der hat nur Cuttermesser in allen Formen und Farben. Boah, ist aber schon ein bisschen ein Traum, ne? Weil so ein nices Cutter hat schon was. Ich benutze viel Cutter auf Geschäft, auf Arbeit. Und ein nices Cutter, das macht auf jeden Fall Spaß. Er hat einen Cutter gezeigt, da hat man mit den Fingern wie so einen Abzug drücken können und dann ist das Messer rausgefahren. Und wenn du nicht drauf drückst, dann ist es so drinnen. Das fand ich ganz cool, irgendwie okay. So ein Schnappmesser irgendwie. Ja, das ist meine große Empfehlung. Bauform 24 und vor allem das Video auf der Messe. Ich weiß gar nicht, ob die von diesem Jahr ist, ob die aktuell ist. Ich habe gestern direkt nochmal ein Messevideo von denen angeguckt. Die haben normalerweise eher so Videos, wo sie wie bei, ich glaube, hör mal, wer da hämmert oder sowas, als in so einem Heimwerkstudio sind und dann testen sie halt einmal irgendeine Kreissäge. Jetzt haben sie, also danach lief ein Video, wo sie so Kühlboxen für den Outdoor-Bereich mit Akku getestet haben oder Kompressor-Kühlschränke. Und erklären dann viel. Und ich glaube, wenn man wirklich auf der Suche nach was ist, zum Beispiel wie der Krisch jetzt in dem Beispiel, der ist neu eingezogen, der braucht bestimmt einen Akkuschrauber. Ich glaube, er hat noch keinen Akkuschrauber. Der hat gar kein Werkzeug. Guckt er sich entweder vielleicht bei den Tool Brothers mal auf TikTok durch oder er guckt sich bei denen ein Video an, weil wenn er Akkuschrauber vergleicht, dann sagt er immer, ja, der ist im Vergleich zu dem und so. Also die haben das halt alles im Kopf drin und wissen auch, was ankommt. Vielleicht sind zum Beispiel bei den Tool Brothers die Zahlen und Fakten vielleicht nicht schlecht, aber vielleicht liegt der krasseste Akkuschrauber von der Leistung nicht so gut in der Hand und dann ist es ja trotzdem irgendwas, was man berücksichtigen sollte. Und ich glaube, bei Bauforum 24 wird man da fündig, wenn man irgendwie sich Werkzeug anschaffen will, weiß, wo sein Budget ist, weil sie vergleicht natürlich nicht nur das Nonplusultra, sondern auch, ich glaube, wir hatten sogar am Wochenende davon mit Werkzeug, ob man viel oder wenig Geld ausgeben sollte. Und es ist wirklich nicht einfach zu beantworten, die Frage, aber zumindest, wenn man das anguckt, kann man es für sich beantworten, was man, zumindest hat man eine bessere Vorstellung, nachdem man ein Video von denen gesehen hat. Also meine große Empfehlung, Bauforum 24. Ich habe mich auch direkt männlicher gefühlt, wo ich das geguckt habe. Ist wie D-Max schon, ne? Ist wie D-Max. Ich habe auch gedacht, was ist das jetzt hier für ein D-Max-Ding? Aber hast du viel D-Max geschaut? Ich habe immer nur Mythbusters geguckt auf D-Max. Sonst würde ich dich jetzt fragen, was so deine Lieblingssendung war bei D-Max. Bei D-Max, was ist denn da noch so gekommen? Ist da auch Orange County Choppers gekommen? Ja. Habe ich selten geguckt, nicht häufig. Was lief da noch? Gas Monkey. Das hat schon nichts gemacht. Nee. Ja, das war wie Orange County Choppers für Autos. Okay, eigentlich das Geilere. Das hätte mich wahrscheinlich mehr interessiert. War ziemlich fett. Es war auch so eine, es war die Gas Monkey Garage und da war ein so ein Typ, der war, was heißt Projektmanager, aber der hat so die Autos eingekauft und dann hat so sein Mechaniker gesagt, hier, mach mal. Ja. Und die hat dann immer das geilste Ding draus gemacht. Gab's nicht auch der Checker oder sowas? Ja, der Checker, das war aber eine Scheiße. Weil die aber habe ich gerne angeguckt. Ja, der hat dann immer so Autos oder ein Teilnehmer der Sendung hat doch ein Auto gesucht, so ein Kombi, das und das Baujahr oder die und die Randdaten, ja, find mal drei Autos. Der Checker ist dann quer durch Deutschland gefahren. Also ihm wurde auch ein Budget vorgegeben, das heißt, er musste das Auto kaufen und dann so im möglichst besten Zustand für das Budget herrichten und es gab halt so ein paar Eckdaten, vielleicht wollte der eine ein Kombi, der andere wollte ein japanisches Auto, wie auch immer. Und er ist dann durch die Welt gefahren, hat die Autos gecheckt und hat sie danach von seiner, weiß nicht, wie die hieß, die Frau hat die dann halt immer hergerichtet. Ja. Und das fand ich eigentlich auch interessant. Aber das war nur ganz kurz, das war so 2 Minuten und die restlichen 18 Minuten hat er irgendwelche Autos gesucht und hat so Scheiß gelabert. Hat er immer gut gepasst, fand ich gut. Hat schon gut gepasst. Ja, weil ich bin großer Fan von den Schatzsuchern Goldrausch in Alaska. Oh, ich sag mir, ich glaube, ich habe noch keine Folge davon angeguckt. Ich lieb's. Die Schatzsucher. Da kenne ich eine ganze Carsten-Sohn-Großer-Folge drüber machen. Es wäre auch ziemlich passend zu unserem Podcast eigentlich, die Schatzsucher. Das ist so geil. Und zwar geht's da um verschiedene Teams, die in Alaska nach Gold schürfen. Da gibt's so bestimmte Bereiche, wo die ihr eigen nennen und da Schatz suchen. Das nennt sich ein Claim. Da können die buddeln und graben und dann fließt da auch meistens ein Fluss nebendran, weil richtige Schatzsucher wissen, Gold gibt es meistens in der Nähe von Gewässern oder Flüssen. Und dann graben die da so und dann geht der Radlader kaputt oder der Bagger streikt die Hydraulik. Und dann müssen sie schnell Ersatzteile suchen und dann fahren sie halb durch Alaska durch zu irgendeinem Schrottplatz und sagen, oh, das könnte passen, das nehmen wir mit. Wie viel willst du davon? Ja, 5.000 Euro, ja, kein Problem. Und dann ganz oft geht es um die Wäschetrommel, wo sie das Gold waschen oder die quasi die Filtermaschine, die den Dreck filtert und da das Gold so raussiebt. Ja. Ist meistens selbe Prinzip. Eine so eine große rotierende Trommel, die hat so einen Durchmesser von so 1,5-2 Meter. Die rotiert ganz langsam wie so ein Betonmischer. Ja. Und da oben hat es dann ein Gitter davor. Da schmeißen sie dann den ganzen Dreck rein mit fetten Steinen, dass die Steine abprallen. Ist da das Gitter drum. Das verbiegt es ganz oft. Ganz, ganz heikles Thema. Muss man hier hindengeln. Ganz heißes Thema. Wenn das nicht richtig funktioniert, großes Problem. Okay. Großes Problem. Und wird das halt durchgesiebt und dann wird es immer kleiner. Irgendwann läuft das Wasser mit über so Filtermatten ganz fein und dann sammelt sich in diesen Filtermatten das Gold. Ja. Und diese Waschmaschine, die geht ständig kaputt. Die sind auch irgendwie ein bisschen arg komisch zusammengeschraubt und meistens ist die, was kaputt geht. Und dann ist halt mega geil zuzuschauen, wie die damit handeln und sich anschreien. Das ist mega. so Baustellentalk ist, glaube ich, immer ganz geil. Ja. Das ist so was ganz anderes. Ich habe auch, wo ich bei dem Bauforum-Video mir angehört habe, wie er beschreibt, ob das ein guter oder ein schlechter Hobel ist. Und ich habe keine Ahnung von Hobeln. Und dann sagt er, ja, da diese Einführschiene und hat das alles so spezielle Namen und ich habe keine Ahnung, aber ich gucke mir das an und denke so, ja, der hat recht, das ist richtig gut und das ist richtig scheiße. Und hier, macht Sinn. Ja, ja, da. Und dann immer schön den Namen von dem Hersteller wiederholen und dann bist du so, ich glaube, das ist auch ganz cool, wenn du irgendwie mal einen richtigen Handwerker begegnest, der so zu dir kommt und dann kommt er mit dem Makita-Koffer rein und sagst, ah ja, Makita, das kann halt was und so. Und dann freust du dich, dass es so ich glaube, da bist du ein richtiger Weirdo, wenn du den Werkzeugtalk eröffnest. Ja. Zu Handwerkern. Ich glaube, die lassen sich da gern drauf ein. Boah, also ich glaube, viele davon wollen eher, dass du die Fresse hältst. Ja, währenddessen, aber nur so beim Reinkommen. Du tust ja nicht während seiner Arbeit ihn in so einen Talk verwickeln, wenn er reinkommt. Und dann, wenn es sich ergibt, kannst du vielleicht, wenn du Ahnung hast, so einen kleinen Satz fallen. Ich glaube, es kommt gut. Okay. Das kommt wirklich gut. Das ist meine Empfehlung. Ich habe auch schon gehört, ich glaube, aus einem anderen Podcast, da hat er gesagt, das ist sein Geheimtipp, wenn jemand kommt und Makita hat, dann kann man immer sagen, ja, Makita ist geil und dann sagt man vielleicht noch danach, ah, die haben ja die Kaffeemaschine und dann sagen die, ja, die Kaffeemaschine ist geil. Und dann ist auch fertig. Es sind zwei Sätze, die sagt ihr und danach ist der Typ gut drauf, der kommt. Ja. Ja, Makita ist schon ein Zeichen für gute Arbeit, würde ich schon sagen. Sehr gut, sehr gut. Wo sind wir denn? Wo sind wir? Hei, hei, hei. Schon wieder drüber. Oder soll ich noch ein bisschen über den Goldrausch in Alaska reden? Beim nächsten Mal vielleicht. Okay. Also vielleicht ist es auch unser 100 Folgen Special, dass wir über Alaska, dass wir zusammen einfach so eine Folge Goldrausch gucken. War so ein leichter Teaser. Soll ich es mal aufschreiben? Ja, vielleicht. Sehr gut. Ja, ich lieb's. Alles klar. Das hat man gemerkt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt ein schönes Bauforum-Video noch zusammen an und wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Ciao.